nicht mehr auf. Ja. Und du hast ein bisschen, du hast eine Fluse am, am. Ja, ich sehe dich. Hast du ein bisschen reingeschaut? Mein Podcast, worum es da geht? Ja, ich habe da kurz reingeschaut, aber ich habe keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Du hast nicht reingehört, oder? Nein. Nein, habe nichts gemacht, nein. Na schau, Christoph, ich erkläre dir das. Zeit ist Tempo heißt der Podcast. Das heißt, ich triff alle zwei Monate circa, habe ich einen Gesprächspartner und den triff ich dann ein Jahr später wieder. Mhm. Und das, was dazwischen passiert ist, das wird erzählt. Und ich habe einen Bekannten, den Hansi, der hat gerade ein Kind gekriegt, da ist das Kind das Hauptthema. Mhm. Dann habe ich eine Bekannte, die ist Tätowiererin, da geht es um einen Job. Und nachdem du so umtriebig bist und da an irgendwelche Sachen machst, geht es bei dir um deine Reiseaktivitäten. Kochen tue ich auch ganz gerne. Ja, stimmt. Cool. Ich kann mich nur an ein Händel erinnern. Ein Händel in der Kumpensacher Straße. Und ich wollte so ein bisschen deine einerseits Urlaubsaktivitäten besprechen und was weiß ich, was du machst, Exkursionen? Nein. Du warst letztens in London und hast da irgendwas mit Dampf angeschaut. Dampfmaschinen habe ich mal angeschaut, ja. Warte. Eine Dampfmaschinenmesse in Dorset war sehr interessant, weil das waren Dampfmaschinen, das, die können auf der Straße fahren. Also nicht auf Schienen, sondern auf Straßen. Und da waren hunderte dort und tausende Leute und das Ganze auf einem riesengroßen Feld. Irrsinnig groß aufgezogen. Und ja, Geräte, was man bei uns eigentlich nirgends sieht, weil wie gesagt, die waren alle straßentauglich und halt mit Dampf betrieben und die haben aber teilweise bis zu 100 Tonnen schwere Lasten gezogen mit den Geräten. Sind das so Maschinen von früher? Ja, uralte Maschinen. Ich habe mir zuerst gedacht, das wird irrsinnig stinken dort, weil die halt für die Dampfmaschinen, die riechen halt, das riecht so kilometerweit, aber die haben spezielle Kohle, dass du nicht so viel riechst und die dampfen auch nicht so viel, also es war, von dem her war es sehr gemütlich und ich bin aber trotzdem froh, dass die Dampfmaschine sich nicht durchgesetzt hat, sondern der Verbrennungsmotor. Na, vielleicht hauen sie irgendwelche besonderen Inhaltsstoffe in die Kohlen ein, damit es duftet, so wie diese neuen Zigaretten da. Nein, so spezielle Kohle auf alle Fälle, ja. Aber es wäre nichts zum Motorradfahren, weil da musst vorheizen und alles. Also, nicht alltagstauglich. Ja, ich kann mich erinnern, beim Zötteln, wo wir waren in Maritzell, da gibt es auch so einen Zug, wo du praktisch so Strecken fahren kannst und das hat auch. Ich kann mich am Geruch gar nicht mehr erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass Kohlen noch geschaffet haben. Es hat ja aber auch Elektromotoren zu der Zeit schon gegeben. Ja. Aber das hat sich nicht wirklich durchgesetzt, weil das war wahrscheinlich mit Batterie, ist ja heute noch ein großes Thema. Nein, also Lichtmaschinen haben es auch drauf auf die Geräte. Ja, das sind aber riesengroß. Also mit einer Lichtmaschine von einem Auto halt nicht vergleichbar, damit das Spielzeug beleuchtet werden kann, weil es ist ja nur Spielzeug und was nichts machen wir damit. Stimmt, ich kann mich erinnern, es hat einmal in diesen Spielzeugkatalogen, ich glaube in die 80er oder so, gegeben, so Mini-Dampfmaschinen, wo du irgendwelche Räder betreiben hast können. Die fahren herum dort, ein paar Tage lang, es sind irrsinnig viele Leute dort und es ist riesengroß aufgezogen und also, die machen nur für die eine Messe, bauen die alles auf dort mit Containerzelten und nach der Messe ist alles wieder weg. Eintritt? Was war das? 17 Pfund irgendwie so oder 20 Pfund? Für einen Tag, ne? So, oder? Für einen Tag, ja, genau. Wie war es einen Tag dort? Wir waren zwei Tage dort und einen Tag sind wir in Geoffrey gewesen beim Navy Air Arm Museum. Das ist also für einen Marineflieger ein Museum. Aha. Also ein Fleet Air Arm Museum heißt das genau, ja. Wenn wir oben Luftfahrzeuge anschauen. War auch sehr interessant. Die Weltkriegsmaschinen, oder? Oder alles Mögliche? Eher modernere. Aber. Das muss aber ziemlich groß sein, sonst ist so Hangar oder was? Das oder wirklich sind, nur so Bilder oder. Das sind vier. Vier Hangar sind es, ja. Vier Stück. In einem Hangar ist ein Flugzeugträger nachgebaut, ein Deck davon. So gehst du am Träger spazieren. Ja, war interessant. Wie heißt es? Air? Fleet Air Arm Museum. FL, also Fleet, Flotte. Fleet. Fleet Air Arm Museum. Luftwaffe. Ja, also Marineflieger sind das, ja. Mhm. Ja, und da haben sie auch Concorde dort und du kannst halt mit Ingenieuren sprechen, die Senkrechtstarter mitentworfen haben bei der Harrier damals in den 60er, 70er Jahren. Stimmt, die Briten haben ja ein eigenes Flugzeug gehabt, oder? Ja, mehrere. Schon eigene Firmen. Ja, also British Aerospace war da sehr stark vertreten und ja, andere Firmen, also Hawker, Siddeley und so weiter. Ja. Oh. Mehrere Firmen, aber mittlerweile ist das alles also sehr viel zusammengelegt. Ja, eben. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass die Firmen noch gibt, weil eigentlich hat England ja alles untergewirtschaftet und verkauft, was gegangen ist. Aber es sei denn, wenn du die Rüstungsindustrie ordentlich, wenn du eine Butter hast, dann kannst du sogar Buch erhalten in Österreich. Was aber auch funktioniert hat eigentlich. Puchmannlich, oder wie die geheißen haben. Ja, nein, früher war das wesentlich mehr. Ja. Aber heute mit den Großen, glaube ich, kommt das so. Nur lukrativ ist. Aber es war auf alle Fälle interessant, mit den Leuten zu sprechen, die Maschinen teilweise selber geflogen haben, entworfen haben und die heute halt ganz Details wissen. Ja, das war sehr beeindruckend. Ah, ja, warte, und habt ihr Führung gemacht? Ja, kannst Führungen anmachen, sind jeden Tag. Du kannst durch eine Concorde durchgehen, die mit Test-Equipment ausgestattet ist und kannst da anschauen, wie die Concorde getestet worden ist und kannst ins Cockpit vorgehen und es hat wirklich eine tolle Geschichte und vor allem es ist keine Drängerei dort, weil das nicht so gefragt ist, das Museum. Ja, wahrscheinlich waren alle auf der Dampfmesse, ne? Ja, hat zumindest so ausgeschaut, weil du brauchst das nicht lang, bis du bei der Dampfmesse dort bist. Wann findet die eigentlich statt? Wann war das? Nein, die Dampfmesse, heuer war das 50-jährige Jubiläum. Ah. Und die ist immer, also heuer war es im August, ich weiß nicht, wann es sonst immer stattfindet. Ah, okay, das passiert nur an einem Wochenende. Nein, das ist also, ich glaube, eine ganze Woche sogar. Also, ja, wir waren dort, was war das? Freitag, Samstag, glaube ich. Ja, und Zimmer kriegst nirgends mehr dort, weil alles ausgebucht ist. Das ist ja irgendwo, oder? Ja. Wie ist denn das eigentlich? In Dorset. Das ist ein Küstenort, oder? Nein, von der Küste fährst halbe Stunde. Naja, dann ist ja eh noch fast an der Küste. Ja. Also, wir haben im Palmerhaus übernachtet, weil sonst nichts mehr frei war. Und ja, Palmas, wir haben in der Nähe vom Meer gewohnt. Wir waren sogar beim Karaoke und wir haben sogar gute Pubs gefunden mit guter Küche. Was eigentlich für Großbritannien nicht unbedingt typisch ist, aber haben wir dort gefunden und war teilweise auch sehr gutes Essen, ja. Vielleicht haben wir die Briten nicht nur gute polnische Handwerker, sondern auch gute italienische Köche. Italienisch essen waren wir auch, ja. Das waren aber, also der Chef war, glaube ich, ein Türke oder sowas. Na schon. Ja. Nee, so wie hier, oder? Aber da isst man auch sowas wie Fish and Chips, ne? Ja, das haben wir aber nie probiert, weil das hat nirgends gut ausgeschaut, Fish and Chips. Okay. Aber ich habe Fidgets habe ich gegessen. Das sind so Fleischleibchen vom Fleischhauer mit Mais. Also die machen den Kartoffel. Preis, wie sagt man, Kartoffelpüree machen die ein bisschen anders. War sehr gut. Und ja, sonst sind wir halt unterwegs gewesen mit dem Auto, dafür haben wir uns ein Auto ausgeborgt. Ich bin irrsinnig für den Kreisverkehr gefahren und ich fahre drüben, glaube ich, nie wieder mit dem Auto. Obwohl es ja dort, ich meine, ja, es war ein bisschen verkehrt, man muss ja ein bisschen umlernen, aber der Kreisverkehr ist schon. Es ist ja nicht so groß dort alles, oder? Es ist wirklich so groß, hier stellen wir das so kleinstädtisch vor, wie wenn du irgendwie im Waldviertel herumkurst. Ist es nicht so der Fall? Ist es schon irgendwie größer alles? Naja, also Palmas ist schon, das sind mehrere Städte, die zusammengewachsen sind. Ist das Plymouth? Nein, das ist nicht weit weg von dort. Aber das hast du eh nicht, okay. Ja. Mhm. Plymouth ist dann ein bisschen weiter drüben im Westen. Ja. Du musst jetzt nur ans Essen denken, weil du gesagt hast, die Fish and Chips haben nicht gut ausgeschaut. Nein. Nee, und also, du sagst, das ist ein türkischer Koch, haben die so Karten gehabt, wo man, wie in den türkischen Restaurants, wo man da das Foto sieht, was es dann ist? Nein. Du hast einfach auf die anderen Tische geschaut. Ich bin einfach reingegangen und habe auf den Teller geschaut. Mhm. Ist am einfachsten. Weil die Fotos stimmen dann meistens eh nicht. Okay, dann habt ihr das Museum nur mal einfach mitgenommen. Was für Auto habt ihr denn da ausborgt eigentlich? Einen VW Passat haben wir gehabt. mit Fußtritten auf der Motorhaube drauf, aber der war schon drauf, wie wir es gekriegt haben. Weil ich habe nämlich Foto gemacht und dann habe ich einen Versicherungsbericht gesehen von dem, der was vorher gehabt hat. Ach. Und irgendwer ist auf die Motorhaube draufgesprungen und da waren sogar noch die Fußabdrücke drauf. Ja, bis das einmal vom Akteur erledigt ist, dann dauert noch Zeit, bis er repariert ist, wenn sie es überhaupt reparieren wahrscheinlich. Ja. Vielleicht lassen sie es einmal auszahlen und warten, bis Gefahr im Verzug ist. Nein, es war auf alle Fälle sehr viel Elektronik dabei. Beim Auto. Ja. Automatik und so weiter. Automatik? Okay. Ja, da kann man natürlich viel falsch machen. Ne? Und automatische Handbremse, wenn du anziehst, dann... Also wenn du vom Gas, wenn du stehen bleibst, geht automatisch die Handbremse an und so weiter. Also ja. Wichtig ist ja, dass bei der Automatik immer, dass man einen schönen Ort für den linken Fuß hat, damit man den ganz ruhig links auf die Seite stellt und nicht in die Versuchung kommt, links zu bremsen. Dass man nicht kuppelt, ja. Ja. Mhm. Gibt es da irgendwelche interessanten Details, die du da im Fleet Air Arm Museum gelernt hast? Ich habe gesehen, die haben spezielle Infos gehabt. Ja, die haben einen Torpedo mit Verbrennungsmotor. Also mit Kolbenmotor, ja, Verbrennungsmotor, ja. Aber Torpedo, der vom U-Boot oder von einem anderen Schiff weggeschossen wird? Naja, vom Flugzeug abgeworfen. Der fällt runter und... Genau, mit Verbrennungsmotor und... Ja, aber normalerweise ist das was, eine Düse? Nein. Naja, früher war es Pressluft und ja, heute ist es Elektromotor. Und das war aber ein richtiger Verbrennungsmotor, also ein Kolbenmotor, wo sie die Kolben bewegt haben und durch das ist der angetrieben worden. Das habe ich nie gesehen vorher. Und ich weiß nicht, was die für einen Kraftstoff verwenden. Aha. Und sonst haben sie halt Triebwerke ausgestellt, Schwenkdüsen, ja, tolle Geschichten. Ich habe jetzt letztens erfahren, dass Kerosin ja nichts anderes ist wie dreimal raffinerierter Diesel. Also Diesel, der so gut ist wie der Winterdiesel, damit er bei minus so und so viel Grad nicht einfriert. Aber eigentlich ist er nicht wirklich so wie ich habe immer gedacht, das ist irgendwie so hochoktaniges Benzin, so wie Rennauto-Benzin. Naja, was die Rennautos haben, weiß ich nicht, aber die haben auf alle Fälle höhere Oktanzahlen als der Normalbenzin, was du beim Auto verwendest, ja. Aber das kannst du ja... Ist es nicht so eine Art Diesel? Kerosin? Da müsste ich es nachschauen. Auf alle Fälle die Oktanzahl ist höher. Ein Torpedo unterwegs ist zum Schiff, zum U-Boot, dann wird der fast nie aufgehalten. Entweder er steuert vorbei oder er trifft das Ding. Und wenn er es trifft, dann ist es hin. Aber wie kann das sein bei Schiffen, dass das ist doch ein voll schwerfälliges Ziel, oder? Das kann man voll leicht eigentlich versenken. Naja, die können sind schon schnell. Also, oder kann ein Schiff da irgendwelche Netze auswerfen oder so? Naja, das ist auch möglich, aber das ist halt beim Fahren dann blöd. Ja. Oder es kann Täuschkörper halt. Also bei dem Torpedo, die halt jetzt einen Suchkopf haben und die selber steuern, die können halt getäuscht werden. Ja, aber wie das dann genau geht, das weiß ich auch nicht. Spezial. Mhm. Und ja, und wenn zwei Schiffe, die sind nicht so langsam, die können doch auch schnell fahren. Und das kann schon ausweichen, aber wie gefährlich das jetzt ist, das weiß ich auch nicht. Aber ich habe mir halt die Motoren angeschaut von den Torpedos und das war schon interessant. Haben wir noch was zum Thema England? Ja, sie sind alle weiß und haben rote Haare. Stimmt aber. Also wenig Sonne und starke Pigmentierung in den Haaren. Und viel Bier trinken, ja. Ist ja ganz ähnlich eigentlich bei uns, oder? Ja, Samstag hast viel Party. Drüben wird mehr gefeiert am Samstag. Also. Das ist mehr los. Ja, und sonst in England, also wir sind wahrscheinlich nächstes Jahr wieder drüben, weil der Bekannte ist nach Irland gezogen und die werden wir besuchen fahren, da werden wir mit dem Auto rüberfahren, weil der Hund auch mitkommt. Dadurch können wir nicht fliegen. Und da werden wir über England rüberfahren, ja. Und auch Irland. Das wird interessant, weil dann habt ihr vielleicht schon richtige Zollstationen wieder nach dem Brexit. Ich hoffe, dass ich meine Pfund los werde, die ich immer noch habe. Die habe ich bis heute noch. Meine alten Pfund haben es nicht genommen. Ach. Aber meine Pants. Aber in Irland haben's schon Euro, oder? Das war's noch. Das sehen wir dann eben. Ich zahle halt mit Pfund. Naja, stimmt, du bist ja, war das dieses Jahr, da bist du mit dem Motorrad einmal nach England gefahren. Mhm. Mhm. Da war irgendeine Flugschau, oder? Genau, das war in Duxford. Also dieses Mal ist jetzt geflogen. Mhm. Noch hieß schon. Ah, okay. Ja. Und dort haben wir unser Auto ausgepackt und dann sind wir dort hingefahren. Ah, und dann wieder zurückgefahren und das Auto dort wieder zurückgeben und wieder zurückgeflogen. Wow, ja. Das ist aber heftig. Ja, ja. Und dann waren wir noch in London drinnen, sind wir mit der Piccadilly Line sind wir reingefahren nach London, haben uns angeschaut, Trafalgar Square, Piccadilly Circus haben wir uns angeschaut. Ja, dann sind wir noch vorgegangen zur Themse, essen waren wir. Wie viel Zeit habt ihr noch gehabt? Boah, 3 Stunden sowas. Ui, okay. Ja. Obwohl in Heathrow ist man ziemlich schnell. Ich glaube, da gibt es sogar eine U-Bahn. Naja. Ist das mit der U-Bahn? Ich weiß gar nicht. Ja, 3/4 Stunde. 3/4 Stunde circa. Ja, für Londoner Verhältnisse relativ schnell, ne? Ja. Aber London ist mir eindeutig zu laut dort. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Bei mir ist es schon das letzte Mal 2006. Mhm. Ja, und sind wir halt nach London reingefahren und dann sind wir am Abend, haben wir rüber gesehen zu Houses of Parliament, haben wir rüber gesehen und zum Big Ben. Aha. Das haben wir bei Nacht gesehen von einer Fußgängerbrücke, die beleuchtet war. War wirklich schön. Das ist nämlich nur für Fußgänger, die Brücke. Mm, die kenne ich. Mhm. Das ist da, wo das Tate Modern ist. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Mm. Kann sein. Aber also beim Trafalgar Square nicht weit davon. Da kannst du fuß runtergehen und London Eye siehst drüber. Ja, ja. Das ist auch sehr, sehr erstaunlich, das London Eye. Ja. Hast du es so? Ja. Okay. Nein, da bin ich auch mal gefahren damit. Und da siehst du auf die Stadt runter, ja. Es gibt ja irgendwo an der Peripherie einen riesengroßen Vergnügungspark, aber da kommt man ziemlich schwer hin, glaube ich, kann mich erinnern, ja. Da gibt es irgendwas, habe ich vergessen, dieses Jahr mit dem Motorrad oder war das letztes Jahr? Na, voriges Jahr mit dem Motorrad und heuer mit dem Flugzeug drüben, ja. Aber und mit dem Motorrad, du bist gleich drüben. Da warst du bei einer anderen eher schon Luft. Da war in Duxford bei der Oldtimer-Flugschau ist das. Das ist bei Cambridge in der Nähe. Okay. Das war über 2 Tage und die haben halt Formationen gehabt mit Spitfire-Maschinen, wo es bei uns keine... Spucker. Ja, Spitfire, wo es bei uns keine Flugfähigen mehr gibt. Das ist ja ein englisches Fabrikat, was im Krieg geflogen ist, oder? Mhm. Ja, da haben sie aber also Formation gehabt mit, ich glaube, 17 Maschinen waren das. Also bei uns gibt es keine einzige und dort haben sie halt 17 in einer einzigen Formation gehabt. Das war beeindruckend, wirklich. Und B-17 sind geflogen und uralte Maschinen, also war wirklich sehenswert. Dass Flugzeuge so alt werden können, dass die nicht irgendwann einmal ausgemustert werden oder so, oder wird da die Teile, werden die da gewechselt? Ja, jede Zelle hat halt eine gewisse Lebensdauer von ein paar tausend Stunden und auch der Motor, die Triebwerke, die Reifen, das musst du halt ab und zu wechseln, ob du Ersatzteile kriegst und es kommt halt vor, dass so in China zum Beispiel werden nur Motoren gebaut von alten russischen Maschinen, die werden halt dann dort eingebaut, ist halt dann nicht mehr der Motor wie früher, aber auch ähnlicher, wie ist das halt dann. Also da sind einige dabei, die haben halt keinen originalen Motor mehr, weil die schon zu viele Flugstunden haben. Aha. Und die haben halt dann einen Motor eingebaut von China, Russland, wo auch immer, wo halt so Sachen nachgebaut werden. Ich kann mich erinnern, ich habe mir neulich angeschaut, den Film Agenten sterben einsam, der 1968 gedreht worden ist. Und die Maschine, die da am Anfang gezeigt worden ist, habe ich vergessen, der Junkers, irgendwie so hat es ausgeschaut, die ist erst vor ein paar Jahren irgendwo abgestürzt oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Na, der letzte Junkers, die abgestürzt ist, das war jetzt in der Schweiz. Das war U-52. Mhm. Das war 2007, irgendwas habe ich gelesen, ja, dass die... Na, heuer war das. Na, für die U-52 aus der Schweiz, ich glaube, das sind nochmal 4 Stück und ich bin mit einer geflogen davon. Da sind wir aber beim Traunsee sind wir da geflogen. Von Wels aus. Und das war die Schwestermaschine, die da jetzt abgestürzt ist. Muss man sich eigentlich Sorgen machen oder fliegen die jeden Tag? Mein Gott, ja, fliegen, Gefahr ist halt immer dabei, beim Autofahren ist auch gefährlich. Also. Ja, ja, schon, ja, aber ist halt alltäglicher irgendwie. Spitfire, ich kann mich an irgendeinen Film erinnern, die haben praktisch die MP nicht oben gehabt, sondern direkt zwischen den Flügeln. Und die schießen zwischen den Flügeln. Mhm. Kennst du dieses System, dass man sich da nicht selber die Flügel zerschießt? Naja, es kommt drauf an, also es gibt... bei den Maschinen von damals, die haben also einen Narben-MG gehabt, das heißt, also in der Propellernarbe haben die rausgeschossen. Cool. Oder sie waren zeitlich versetzt. Da haben sie aber dann neben einem Propeller vorbeigeschossen. Mhm. Aber wenn es innen waren, da wüsste jetzt kein Muster, dass das innen vom Propellerkreis gehabt hat. Also wenn dann außen vorbei außen. Oder direkt innen in der Propellernarbe. Ah, okay. Oder sie haben es gehabt über den Motor drüber. Das hat es auch gegeben, stimmt, ja. Wo da wurde durch den Propeller durchgeschossen. Ja, aber ob es in die Flügel war, im Propellerkreis, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf alle Fälle oben, das hat es gegeben, ja. Mit einem Unterbrechungsmechanismus. Ja. Und ja, man, das waren halt Metallpropeller, früher waren es Holzpropeller, da man dann mit Metall verstärkt, wo es wirklich was treffen sollte. Ich war neulich am Tübingen Friedhof und da hat einer in seinen Grabstein eingearbeitet einen Propeller gehabt. Mhm. Schön. Oder her, ja, sicher ein Flieger oder sowas gewesen. Du bist ja mit der Fliegerjacke da gerade jetzt im Augenblick, oder? Ist das? Ja, das ist eine G2-Fliegerjacke, ist das, ja. Mhm. G für Gustav 2. Nein. Was ist G heißt, weiß man das? Die Flieger aus dem Weltkrieg, das waren ja eigentlich die Vorreiter der Leute, die mit ihren Motorrädern herumgefahren sind und die eigentlich dann diese Jacken getragen haben, weil das ganz oft irgendwelche Versehrte aus dem Weltkrieg waren, die nur mehr von irgendeiner Rente gelebt haben. Und eigentlich waren diese Banden, diese Gruppen Hells Angels und so, das waren ursprünglich Soldaten, Flieger. Das kann sein. Flieger, die zuerst ihre Jacken angemalt haben und dann ihre Maschinen angemalt worden sind. Ja, die Maschinen waren oft bemalt, ja, aber bemalt, ob das ja mit den Hells Angels zusammenhängt, keine Ahnung. Also. Dieser Stil, Lederjacke. Ach so, das mit den Fliegerjacken. Fliegerjacken. Naja, nein, das hat es ja ganz früher hat's das nicht gegeben, so richtige Fliegerjacken, das ist erst kommen, also in Deutschland ist kommen durch berühmte Flieger der Rote Baron, ja, nur die haben halt Jacken gehabt, also das würdest heute als Fliegerjacke nicht mehr identifizieren, ja, das war halt so ein Trenchcoat meistens, ja, warm halt, weil die haben ja keine beheizte Kabine gehabt, ja, und stimmt, haben, und das denkt man gar nicht, so dicke Handschuhe gehabt, also das wird heute keiner mehr mit Fliegerei irgendwie in Verbindung bringen, aber da waren halt sehr viele Jacken dabei, die halt von Deutschen zum Beispiel erbeutet worden sind im Krieg, so Lederjacken, aber so einen typischen Fliegerjackenstil, das ist halt später gekommen, auch durch die Amerikaner, weil die haben halt gesagt, wir brauchen zum Beispiel genau die Jacken, das waren zum Beispiel die B3 für die Bomber, weil die haben ja da oben minus 40, minus 50 Grad gehabt. Die haben natürlich warme Jacken gebraucht, weil wenn die Kabinen jetzt nicht beheizt waren, dann haben die irgendwas anderes gebraucht, um sich warm zu halten. Und halt Handschuhe, wenn man die Ziegen da wo auf Metall draufgreifen bei der Temperatur, bleibt die Hand bicken tiefriert fest. Ne? Das heißt, die haben eine spezielle Kleidung gebraucht und die sind nicht entworfen worden. Und ich habe eine, von der RAF habe ich noch daheim eine Royal Air Force. Genau, eine Bomberjacke in Braun. Die schaut ähnlich aus wie die B3, ist aber ein bisschen anders aufgebaut. Sind die so wie diese Bomberjacken, die aus Kunststoff sind, die seitlich beim linken Arm oben so eine kleine Tasche haben, die gerne von Skinheads getragen werden? Ja, die werden leider auch politisch eingesetzt, aber die werden heute noch bei den Fliegern verwendet, ja. Mhm. Okay. Weil die sind halt praktisch, weil sie haben, das heißt, unten sind sie zu, damit es halt warm ist, damit keine Luft reinkommt. Ein Bund, ja. Genau, und eine große Innentasche und wenn es das umdreht. Man kann es umdrehen, dann ist es innen. Dann hast du Orange. Oder meistens sind es Orange. Signalfarbe, wenn du abgeschossen wirst. Genau, dann ziehst du es verkehrt an und sie haben halt auch bei die Ärmelbündel haben sie so Gummi, so ein Gummi drauf, der was halt die Ärmel zumacht, damit nirgends die Luft reinzieht und dort, damit du Kugelschreiber einstecken kannst, ja. Aber das haben die Flieger heute noch an und die gibt's aus Kunstleder oder echten Leder. Mhm. Und sind aber sehr schöne Teile dabei und die, was du halt sonst kriegst, das ist, wie heißt denn dieses Material, ich glaube, Nolex, oder Null an, irgendwie so. Das ist ein spezielles Material, die aus Kunststoff und die sind aber ein bisschen nicht günstiger als die wirklich schönen, die was von den Flieger tragen werden. Aber es ist ein praktisch. Funktional, ne? Ja, genau, funktional sind die halt, ja. Hm. Ich meine, schön, ja, für mich sind schön, für andere nicht. Aber mir gefallen sie auf alle Fälle sehr gut. Und das ist eben eine Ziegenlederjacke. Ziege? Ja. Das ist ja irgendwie weich, ne? Genau, ich habe nämlich die eine, die was ich daheim habe, das ist eine aus, also das ist ein Schafsleder. Das ist aber wesentlich. Du hast mehrere. Ich habe zwei. Eine für den Winter, die ist wirklich, also für tiefe Winter ist scharf und innen ist es Schafsfell, oder was? Innen ist ein Schafsfell, genau. Achso, das ist dann hell? Tarnfarbe hell? Das Schnee? Nein, das ist, also die Jacke, die ist dunkelbraun und der Kragen, ja, der ist so rotbraun, kann man sagen, ja. Ist eingefärbt. Oder englische Schaf. Ja, kann auch rote sein, Haare. Weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist das eine nachgebaute von früher und die trage ich auch sehr gerne. Ja, aber die sind halt sehr warm. Die sind wirklich nur für wirklich kalte Tage. Angeblich haben wir die Römer Ziegen geopfert fürs Orakel. Weiß ich nicht. Kann sein. Aber die haben es auch gesehen. Geopfert. Für meine Jacken haben sie ja. Die geopfert, ja. Aber die ist halt leicht zu bewegen, sagst du eh nicht. Und angenehm zum Tragen. Wenn das jetzt ein Rind wäre, das wäre, glaube ich, nicht so angenehm. Kommt drauf an, manchmal ist es ja cool, wenn das wirklich straffes Leder ist. Na klar, wäre nichts für mich, weil da kann man sich nicht gescheit bewegen und mit der geht das toll. Also. Stimmt, du bist ja mit dem Rad hergefahren, da wird es so, ja mitunter ziemlich heiß. Ne? So kannst du dann zum Beispiel aufmachen. Nicht, du bist eigentlich kein Funktionsjackenträger, so wie ich das bin. Nein. Nur beim Bergsteigen, ja. Weil da braucht man das, aber so, das ist gerade richtig. Das sind wir eh schon wieder beim nächsten Thema. Welche Berge hast du dieses Jahr schon absolviert? Dieses Jahr? Klettersteig. Ja, Hohe Wand waren wir, ja. Hohe Wand. Na, sonst Bergsteigen, also nur Hohe Wand und sonst habe ich heuer eigentlich nichts gemacht, aber ich werde noch mit den Schneeschuhen eine Wanderung sicher machen heuer, also vielleicht Rax, kann man schön raufgehen oder... Stimmt, du hast ja Schneeschuhe gekauft, genau, die kann man sich ausborgen auch beim Alpenverein. Genau. Bist du Mitglied? Ja. Okay. Ja, wegen der Versicherung. Doch, das wenn der Hubschrauber schon kommen muss. Nein, Hubschrauber, das ist über die ÖMTC abgesichert. Das ist eher, wenn du mit der Bergrettung gesucht wirst und abtransportiert wirst, ja. Ich überleg gerade, wir waren einmal im Herbst im Schneeberg, aber ich weiß nicht genau, wie lange der Schneeberg die Hütte offen hat, weil das ist ja dann immer so das Ausschlaggebende. Hat die überhaupt nur Hütte offen? Nein, das kann sein, weil da ist jetzt schon Schnee oben wahrscheinlich. Es kann sein, dass der jetzt schon zu hat. Falls er nicht zu hat, dann gehen wir einfach nächste Woche auf. Oder wir nehmen die Rax. Du bist ja momentan eh mit deinen Füßen ein bisschen bedient. Mhm. Die Ferse. Mhm. Abgeschunden. Keine Ahnung, von was das ist. Es war plötzlich da. Mhm. Ja, das können wir auch machen, ja. Aber Schneeberg ist jetzt mehr Herausforderung. Wenn man Rax geht auch. Das stimmt eigentlich, ne? Weil wenn die Bahn einsteigen, kann ja jeder. Auf der anderen Seite bin ich schon so oft Schneeberg gegangen, dass ich irgendwie den Eindruck schon habe, ich kenne die Strecken auswendig. Es gibt viele Strecken. Es gibt mehrere, gell? Drüben, wo diese Salamanderbahn fährt vielleicht irgendwie so. Da kannst du bei der Bahn entlang raufgehen, da bin ich aber noch nie gegangen. Ja. Ah, kann mich erinnern, da habe ich mal gesehen, der hat dann praktisch da oben dann seine Wasserpfeife angeworfen, wie er oben war. Ach so, du hast dann eigentlich, weißt du, gar nicht so viel unterwegs. Nein, also heuer nicht, aber ja, sonst halt. Wie kommst du eigentlich von A nach B? Mit dem Motorrad, oder? Nein, Auto zahlt sich nicht aus in der Stadt. Und im Winter irgendwann einmal ist Schluss, oder? Es ist halt meistens dann sehr regnerisch und kalt, ja. Aber so Schnee ist kaum einer. Im Prinzip könntest du im Winter auch fahren halt, ja. Nein, ich werde es jetzt abmelden, Kennzeichen abmontieren und dann werde ich es einwintern. Das mache ich vielleicht jetzt eher am Wochenende. Und nächstes Jahr im März hole ich es wieder raus, wenn das Wetter wieder passt. Und sonst? Irgendeine Insel war da nur dabei mit der Freundin, oder? Ja, Kanarische Inseln und so Geschichten oder Sri Lanka oder sowas, das habe ich schon. Oder Kreta waren wir oder Santorin. Dieses Jahr alles? Nein, die letzten, also das Santorin war vor 5 Jahren schon, glaube ich, ja. Ich glaube, ich war jetzt in Kroatien, oder? Ja, Kroatien waren wir jetzt auch, ja. Da waren wir drüben in Krk, waren wir da drüben, ja. Auf mit der Fähre, fahren wir da mit der Fähre rüber? Nein, kannst du mit dem Auto rüberfahren. Waren wir am Strand unten. Gibt es eine Brücke? Ja, da gibt es ein paar wirklich schöne FKK-Strände, da darfst du Hunde mitnehmen. Ach so, ja, du bist ja auch FKK-Fan und ihr habt einen Hund. Genau. Da gehen wir halt ganz gerne hin. Das Wasser war irrsinnig sauber, warm, war wirklich wunderschön. Und ja, auch die Natur. Und du kannst also Radeltouren kannst machen. Gibt so am Weg entlang Radwege. So musst du mit dem Mountainbike fahren. Aber wirklich, wirklich toll gemacht. Und Camping, ist das Camping oder ist es mit so Bungalow oder Häuser? Nein, dort, wo wir baden waren, das war Campingplatz. Und ist aber ganz unten im Süden bei Baschka, glaube ich, oder Baka, wie das heißt. Und wir haben gehabt einen Punkt, also ja, einen Punkt-Volo haben wir gemietet gehabt. Das heißt, da haben wir ein Auto hingefahren. Genau. Mhm. Inzwischen Krikwenica und Dubrovnik waren wir da, genau. Ja. Opatija haben wir uns angeschaut. Ja. Es gibt wirklich viel zum Sehen dort. Bootsfahrt am Meer? Bootsfahrt haben wir keine gemacht, ne? Und da stehen sie mir rum wie die Keiler und Bootfahren. Ach so, Bootfahren. Ja. Nein, da hätte es viel gegeben, viele Möglichkeiten. Das haben wir auch nicht gemacht, ne? Mhm. Aber sollte ich mir ein aufblasbares Kajak besorgen, dann mache ich das auch. Aber da muss ich jetzt schauen, ob wir da in Hund auch mitnehmen können. Weil sonst, Ach so, mit dem eigenen Boot fahren. Ist das Salzwasserfest? Kommt drauf an, auf ja, das aufblasbare Boot. Ja, auf alle Boot. Fälle, ja. Mhm. Nein, das sind von Gummotex und die halten sehr viel aus, ja. Das kann man ja überall verwenden. Nein, das kann man ja, da kann man dann praktisch auf der Donauinsel fahren oder ja. Alten Donau. Oder ja, habe ich auch schon gemacht, ja. Auf der Donau. Wildwasser am Kamp. Nein, ich bin auf der Donau gefahren und man ist dann das Ausbacken. Ja, nein, stromaufwärts ist sehr anstrengend. Und stromabwärts, ja, da sitzt drinnen, kannst irgendwas trinken, schaust dir die Gegend an und du brauchst nichts machen, weil der fährst automatisch, ne, flussabwärts halt. Bis zum nächsten Staukraftwerk. Und dann? Ja, dann gehst du rundherum und fährst wieder weiter. Oder du fährst durch die Schleuse durch, das geht auch. So, nehmen wir so einen Tanker, gell, so. Zum Beispiel, ja. Mhm. Nein, die Schleusen sind ja groß und die Tanker, die sind nicht so lang, also das geht sehr leicht aus, dass du da mit reinfährst. Und ja, da darfst du halt keine Platzangst haben, weil wenn die Wände dann neben dir sind, die großen, es ist schon beeindruckend. Ich habe das als Kind einmal beobachtet, hat man doch. Nein, das geht aber. Und du kannst auf Leitern rausklettern, falls was sein sollte. Ich glaube, da gibt es eine Mindestanforderung von der Größe vom Schiff, oder? Nein, weil das Durchfahren durch die durch die Wasserstraße Donau, das, also da gibt es eine Regelung, das muss gratis sein und du es, also normalerweise fahren ja nicht so viele Kanus, sondern halt die ganzen Transportschiffe und die können nichts dafür, dass du da jetzt ein Wasserkraftwerk hinbaust. Das heißt, das ist gratis. Ach so. Du musst nichts zahlen. Ne? Meistens ist es aber so, dass du warten musst, bis ein größeres Schiff kommt und mit dem gemeinsam fährst du in die Schleuse rein, sonst müssten es wegen dir die Schleuse betreiben und man das. Ist nicht besonders wirtschaftlich dann. Nein, aber es ist auf alle Fälle gratis und man, es dauert halt ein bisschen, ja. Aber sonst kommen da 5 Bötchen an und die jetzt müssen separat fahren. Und da habe ich eben jetzt geschaut wegen so Booten und da gibt es von Gummotex tolle Sachen. Und mein Nachbar, der fährt halt den Mach entlang oder der ist in Griechenland, ist er schon gewesen mit dem Boot. Und der nimmt es mit, hat ca. 17 Kilo. Mhm. Also ist nicht so schwer. Dann nimmt er noch eine Pumpe mit. Dann so einen wasserdichten Rucksack. Und dann fährt er also am Meer oder Flüssen herum. Es kommt immer drauf an. Das ist lässig. Du bist irgendwie autonom und... Du hast halt das Ding immer dann die ganze Zeit daheim irgendwo, brauchst du irgendwie eine große Wohnung oder einen großen Schrank oder so. Naja, am besten irgendwo im Kammerl aufhängen, damit es nicht weit und nass wird. Weil das, also das, was man ich gern kaufen würde, die sind dann auch so 4 Meter lang. Für wie viele Personen werden das dann? 2,5, also 2 Personen und ein Hund. Kind. Also. Oder ein Hund, ja. Naja. Und das kannst du auch am Rad mittransportieren, im Rucksack. Nur die Pumpe, ja, die ist dann doch ein bisschen größer. Aber irgendwie kannst du es dann vielleicht doch mitnehmen. Fahrradanhänger vielleicht. Bekannt hat letztens erzählt, die waren im Sommer waren es Jeske Krumlauf und haben da so eine Wildwassertour gemacht. Mhm. Und das war eigentlich eine größere Herausforderung, als sie ursprünglich geglaubt haben, weil die haben gedacht, das wird so eine nette Bierausfahrt. Mhm. Aber in Wirklichkeit waren die dann irgendwie 4 bis 6 Stunden unterwegs. Mhm. So insgesamt 6 Stunden. Und das war schon nicht ohne. Ne? Man musste was machen. Auch wenn es halt eigentlich immer stromabwärts geht. Aber man muss dann immer aufpassen, was da derjenige, der eine ist halt immer am Boot, der sich auskennt, was der dann sagt, wer dann zum Paddeln hat und so. Das konntest du dann auch machen eigentlich. Da so ein Ausflug nach dorthin. Mhm. Ja, und halt Stromabwärts fahren bei Stromaufwärts. Es ist halt schon anstrengend, ja. Sicher. Oder am See irgendwo fahren. Ja, okay, aber muss man sich immer die Arbeit antun. Nein, du bist mit den Geräten, also du bist schon schnell unterwegs. Du bist gar nicht so langsam. Weil die halt sehr stabil sind. Und die sind auch richtungsstabil. Das heißt, du bremst dich nicht selber aus, wenn du das Boot verdreht irgendwie. Ja, ja, und die haben hinten sogar Fine. Also das ist sehr, sehr gut ausgedacht, das Ganze. Ich denke da gerade an Neusiedlersee. Obwohl es da sicher auch Ecken gibt, da gibt es wahrscheinlich so quasi so Hauptverkehrsadern, wo du, und das andere ist Naturschutzgebiet, wo du gar nicht rein darfst, wahrscheinlich unter Umständen, ich kann mich nur dunkel ans Eislaufen erinnern, wo das alles sehr, sehr, ja gut, Eislaufen ist wieder was anderes wie Busfahren, aber man hat da nicht überall hin dürfen. Man, da war halt nicht, da war das Eis nicht frei, sagen wir mal so. Mhm. Nee, ich glaube, mit dem Boot, das kontrolliert eh keiner, wo du hinfährst. Hm. Wir sind früher mit dem Drehtboot immer gefahren. Und ja, so in Schilfgürtel reinfahren, es gibt so Wege, die sind nett zum Fahren, wenn du zwischen dem Schilf bist, aber Drehtboot ist halt dann relativ breit. Ist die Frage, ob du durchkommst, mit dem Kajak kommst du viel leichter durch. Das ist nett, aber wahrscheinlich auch nur so die ersten paar Minuten und dann denkst du, verändert sich nicht viel in der Gegend. Außer du hast irgendwie so eine Angel, man darf ja nicht angeln, fällt mir gerade ein. Oh, ja, darfst schon. Ja, aber du brauchst auch wieder einen Schein. Na, Fischereischein, aber der ist nicht so schwer. Das dauert einen Nachmittag und dann bist du Fischer. Ja, aber du kannst nicht überall fischen. Du musst ja an bestimmten, brauchst du nicht irgendwie Na, so eine Fischerkarte musst du da lösen, ja. Und der gilt für ganz Österreich? Nein, für einen bestimmten Bereich, für einen See. Also zum Beispiel in Allensteig kannst du eine Tageskarte zum Beispiel oder Wochenkarten oder in Ottenstein, ja. In den Allensteig, da kannst du halt viele Karpfen rausfangen. Der Karpfen schmeckt gar nicht gut, oder? Karpfen schmeckt meistens so muss man wie noch sein Lebensraum, nämlich im Schlamm. Der lebt ja nur im Schlamm irgendwie. Schmeckt ein bisschen schleimiger, der Karpfen, stimmt. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich so einen Fisch zubereiten sollte. Im Rohr. Nein, weil ich muss eh wieder runterfahren und Wild besorgen, weil es wird wieder Wild geben bei der Rax. Da gibt es einen Hirschschwank, einen Händler, also einen Fleischhauer. Ja. Der verarbeitet nur Wild. Und da werde ich mal wieder was besorgen. Der hat auch Forellen, die sind sehr gut. Und da werde ich wieder mal hinfahren zu dem. Du holst einen lebenden Forelle, eine lebende Forelle? Nein, eingepackt alles. Und ausgenommen, brauchst du nicht mehr in den Rohr schieben. Und ist schon, wie sagt man da, Gewürz mariniert? Oder nein, nichts. Also nur Zitrone drauf, salzen, kannst nur Rosmarin dazugeben oder was und dann tust du es rein ins Rohr. Fertig. Aber das ist nicht so schwer. Du kannst das vorher in die Pfanne geben und dann ins Rohr. Und dann tue ich halt öfter so Zweige rein und halt Rosmarin oder was auch immer und dann kommt ins Rohr mit Kartoffeln dazu und schmeckt sehr gut immer. Okay, wird dann nicht langsam fad? Also ist euch da nicht fad worden? Ihr wart über eine Woche, glaube ich, Kroatien, oder? Kroatien, nein, also wir waren 10 Tage unten und das ist, weil wir waren jeden Tag auf einem anderen Strand. Montes Dog Beach waren wir, Hundestrand. Okay. Ja, das sind nicht sehr klein, aber das haben es teilweise wirklich nett gemacht. Hundestrände und ja, da, also durch dass der Wurzel so gerne baden geht, war das halt ein firmer Traum und die Leute, also das ist alles sehr umgänglich. Scheißen die dann alle im Strand, die Hunde? Ja. Was heißt das dann? Ja, aber du hast überall Sackerl dort, ich meine, du musst das schon wegrammen, das ist eh klar. Machen nicht alle, leider. Das ist aber kein Sandstrand, oder? Schon Kies, oder? Es gibt solche und solche, die meisten sind mit Kies, aber es gibt auch welche mit Sand, ja. Das ist dann der Katzenstrand. Jetzt an der Katzenstrand. Ja, wir haben hauptsächlich Kies gehabt, ja. Und jetzt da FKK? FKK war auch dabei, ja. Aber es ist halt also im Vergleich zu Italien, Adria, total anders. Weil das Wasser ist so sauber, ist unglaublich gewesen, wirklich. Du gehst beim Hafen hin zum Hafenbecken und schaust bis am Grund runter, ja. Das könntest du in Italien nie machen. Ist nicht so weit runter, weil das Wasser viel schmutziger ist. Nein, wir haben auch sehr viel Fisch gegessen unten. Und, Scampi habe ich gegessen, fast jeden Tag. Und Schwertfisch. Schwertfisch? Schwertfisch, der war super. Das ist der schnellste Fisch überhaupt. Das weiß ich nicht. Aber den haben sie dort am Meer draußen gefangen und der war so fangfrisch. Fast Food. Der hat super geschmeckt, ja. Ja, und Schwertfisch habe ich bitte im Schloss gegessen. Im Schloss von? Das war das Schloss von Kraljevica. Genau, da haben die Frankopanen, die haben dort ein Schloss gehabt. Da sind wir drinnen gewesen, da gibt es ein Restaurant, da haben wir gegessen dort und ja, das ist in einem Schloss. Das ist von der Lage her, da bist du über ein Meer drüber. Ja, die Ortschaft selber, die ist nicht so groß, aber es ist gemütlich und dort haben wir gewohnt und das war gleich beim Meer. Und da war ja gerade WM, wir Kroatien, wir waren unten, wie sie gegen, in der Gruppenphase, da haben sie gegen Argentinien gewonnen. Und da haben sie natürlich gefeiert die ganze Nacht, das war eh klar, mit Feuerwerk. Und gegen Nigeria, da haben sie auch gefeiert und das haben wir heute alles live miterlebt und das war schon was Besonderes, weil es, das heißt nicht immer sowas. Nein, in Österreich wird nicht gefeiert nach einem Fußballspiel. Du wohnst ja relativ neu am Stadion, ne? Ja, kriegst das ist nicht weit von mir. Man hört aber nicht irgendwelche Sachen rüber vom Stadion. Na, wenn ein Konzert ist im Stadion, das hört, das kann man live mithören. Echt? Ja. Also wie der Robbie Williams da war zum Beispiel, das haben wir mitgehört. Oder die ganzen Konzerte heute letzten Jahre so am Balkon haben wir alles live mitgekriegt, wenn wir so eine gute Akustik haben bei uns im Hof. Wir kriegen alles mit, was die Nachbarn machen. Also, alles eigentlich. Das wünscht man sich nicht immer. Na, gute Akustik, wirklich. Und wenn auch Konzerte sind auf der Trabrennbahn, das kriegst du auch mit bei uns. Sehr was, gut sogar. Auf der Rennbahn sind auch Konzerte. Ja, ja, aber das ist eine interessante Gegend, ne? Der Campus und dann der Prater und dann die Hauptallee. Nein, es wird jetzt sehr viel gebaut und es verändert sich sehr viel jetzt. Vom Aussehen her im Bezirk. Nordbahnhof, ne? Ist eine Riesenbaustelle, wird gerade zugebaut. Und der Teil, der ist jetzt erst, der kommt erst in die Planungsphase, das heißt, wo dann die Flächen gewidmet werden. Und das kommt aber jetzt da erst in die nächsten Jahre. Da wird jetzt gerade sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, damit man da die Leute einbinden kann. Und dann wird das irgendwann im nächsten Jahrzehnt gebaut werden wahrscheinlich. Ich habe mir gedacht, da ist schon alles verplant. Nein, da ist teilweise noch keine Flächenwidmung da. Das kommt, ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr wird das dann beschlossen. Aber da kannst du auch gut mit der Drohne fliegen. Ja. Darfst du nicht überall fliegen eigentlich, ne? Nein, dort ist kein Wohngebiet, im Prater darfst du fliegen, ja. Also nur bis zu einer gewissen Höhe. Ich habe eine große und eine kleine Drohne und nur so ein paar kleine Spülsachen. Und da fliege ich halt meistens mit der kleinen, weil der große, die ist halt anspruchsvoll zum Fliegen, ja. Es macht auch nicht so viel Spaß, wenn einer mal ein paar hundert Euro in Bahnen fliegt. Also das macht auch keinen Spaß. Dann ist es besser, dann nimmst du die kleine und. Ja, aber das ist ja eigentlich nur so eine Spülerei, oder? Oder ist es. Wolltest du ursprünglich damit Tauben vertreiben oder sowas? Nein, es geht. Ich meine, wird schon gehen. Nur sobald der Windstoß kommt, ist die Drohne auch weg. Wir sind halben Wetter, also ist mehr dann, ja. Und dagegen steuern, das ist gar nicht so leicht. Ne? Haben wir irgendwas vergessen? Ich konnte mir Warze am Fuß sagen. Ja, aber du weißt nicht einmal, wo die entstanden ist. Nein, ich habe ein Hühnerauge und eine Warze habe ich am Fuß. Eine Warze? Ja. Das ist doch etwas, was man kurieren muss, oder? Ja, ich tue so ein Mittel drauf und von dem soll es weggehen. Ich glaube, Warzen sind ansteckend. Ist sehr, sehr hartnäckig. Ja. Sehr, sehr hartnäckig. Nein, das habe ich nicht gehabt, aber die habe ich jetzt am Fuß und mal schauen, ob ich es wegbekomme. Ja, nein, lass an. Die muss jetzt schauen, dass ich die wegbekomme, aber das brauchst du nicht notieren. Nein, ich schaue nur, ob ich dann gemeinfrei irgendwelche Bilder kriege, zum Beispiel von dem Fleet Air Arm Museum oder so. Wäre doch nicht schlecht, wenn man da irgendwie Bildmaterial beisteuern kann. Ja, ich habe ein Foto gemacht, ja. Dann kann ich mir gleich direkt an dich wenden dann. Ich habe jetzt ein, wie sagt man, ein Praktikum, Volontariat im Filmarchiv. Einen Tag in der Woche Fotos sortieren aus Nachlässen. Und letztens habe ich da gehabt, ein Kuvert voller Szenenfotos, also nicht Szenen, Arbeitsfotos aus den Sissi-Filmen, Sissi 56.1, ja, wo die zwei Schneiders gerade Sandwich essen und solche Sachen. Ja, die habe ich alle gesehen, die Filme. Mir hat jetzt ein Gast, den ich erzählt habe, dass ich da im Filmarchiv arbeite, der hat gesagt, dass in der Nachkriegszeit der deutsche Film gar nicht so groß war wie der österreichische Film. Und ich gehe davon aus, dass in Deutschland, da hat es ja ziemlich breit angelegtes Re-Education-Programm gegeben, wo es sehr, sehr, sehr, sehr ernste Filme gemacht hat über die Aufarbeitung. Und das hat es in Österreich gar nicht so wirklich gegeben, weil Österreich hat sich immer so als Opfer dargestellt nach dem Krieg. Deswegen sind die da gleich weitergegangen in die Heimatfilm-Idylle, was in Deutschland erst so in den 60er dann der Fall war. Ja, die Deutschen, die haben keinen Franz Antl gehabt, ja. Ja, nein, stimmt, die haben keinen Peter Weck gehabt, und keinen Peter Alexander. Und keinen Helmut Qualtinger haben sie auch nicht gehabt. Ja, ich glaube, an Helmut Qualtinger hätten sie die eh nicht gewünscht. Ne? Ich habe letztens gesehen, der hat ja mal in den 60er Jahren so einen Kommissar gespielt, ne? Und Qualtinger geht rein ins Wirtshaus und sagt, ein Viertel! Und der Wirt sagt, rot oder weiß? Slivovitz! Der Typ war also extrem übergewichtig, da mal schauen. Dann machen wir gleich eine Vorschau aufs nächste Jahr, was du nächstes Jahr so vorhast. Nächstes Jahr? Ja, also ich würde gerne mal fahren, Großglockner, oder die Hochalpenstraße. Das mache ich vielleicht nächstes Jahr, weil ich weiß nicht, ob das heuer wird vielleicht. Das geht nicht mehr aus, ne? Im August, glaube ich, ist eine gute Zeit. Oder September. Ja, aber der ist schön und so Passstraßen gibt es wirklich, wirklich schöne, Schweiz, Österreich, Frankreich auch. Na, wirklich, also sehr empfehlenswert und in der Schweiz, ich bin gefahren mal Höherpass, also das ist unbeschreiblich. Da hast du dann Seen, wo du vorbeifährst und das sind also so, das Wasser schaut aus, wie wenn das hellgrün, ja, und da dann Windsurfen oben, ja. Also unglaublich die Kulisse zwischen die. Nein, es ist kalt. Brauchst du einen Neoprenanzug. Ja. Und selbst dann ist es nicht warm. Und da fahren sie mit den Windsurfboards, also das ist unbeschreiblich. Der Anblick mit dem Bergpanorama, ein Traum. Aber du kümmerst dich eigentlich nicht recht viel um irgendwelche Quartiere oder so, du fährst einfach los. Das war in England ja genauso, oder? Ja, ich habe bei England habe ich geschaut, bei Google Maps, ich habe immer geschaut, dass ich was beim Wasser finde. Da habe ich dann angerufen und gefragt, ob was frei ist und dann habe ich mir was genommen, ja. Mhm. Ich meine, das ist nicht immer so einfach, weil in der Hauptreisezeit, ich meine, ich war alleine unterwegs, da geht's noch, aber wenn es mehrere Leute sind, dann ist es schwer, dass alle in der gleichen Unterkunft was finden, ja. Ja, besonders für eine Übernachtung. Ich weiß nicht, wie es dort ist, aber bei uns. Ich habe immer mehrere Übernachtungen gehabt. Ach so, okay. Ja, ja. Also ich habe immer gleich so 3-4 Tage gemacht und ja, dann habe ich meine Sternfahrten gemacht, hab mir Wales angeschaut. Da war ich zum Beispiel beim Maglub, wo also das ein Tieffluggebiet, wo die Maschinen unter dir dann durchfliegen und du stehst am Berg oben. Also da habe ich Videos gemacht und da sind die ganzen Spotter dort, die Fotos machen. Und da gehst du drauf am Berg und ist eine unglaubliche Kulisse und dann kommen sie halt rein und hörst den Donner schon von den Triebwerken und dann fliegen sie unter dir durch. Und also ich bin gestanden, da hast von oben drauf geschaut auf die Flieger, weil die gängen so in die Kurve. Mhm. Das heißt, die machen so eine Drehung um ein paar Grad und um die Längsachse, fliegen dann Richtung See weiter und vorne ist Coles Corner, da drehen sie wieder und drehen dann Richtung Osten ab wieder und du fliegst dann raus. Und das habe ich halt vom Berg aus erlebt und dann war ich in die Berge von Wales unterwegs und da sind sie über mich dann drüber gedonnert und das war unbeschreiblich, weil da fährt man Motorrad und die ziehen über die drüber. Ach so, das ist gar kein spezieller Anlass, die sind einfach dort immer unterwegs. Weil das ist Tieffluggebiet, ja. Mhm. Tieffluggebiet. Ja. Ah. Ja, und da habe ich gesehen, der Thunderbird aus den USA mit die F-16. Wie heißt das, Maglub? Maglub, Mach, also so wie der Ernst Mach, die Schallgeschwindigkeit. Ne? Ah, der Mach. Weil da gibt es eine Ortschaft, das ist Mackinless, heißt es. Und deswegen heißt es Maglub dort, ja. Also, und auch nach der Ortschaft benannt, wo halt auch nach der Schallgeschwindigkeit, ja. Hast du Dünkirchen gesehen, als Dunkirk? Neuer Film? Nein, da war er schon in Dünkirchen. Einen Film habe ich nicht gesehen, nein. Aber Dünkirchen, da bin ich schon dort gewesen, ja. Eben mit dem Motorrad. Das liegt auf der Strecke? Nein, von dort fährt die Fähre. Also du kannst von Dünkirchen wegfahren, so, ja, nach genau, Dover. Nach England. Richtig, genau. Und du kommst halt mit der Fähre rüber und du siehst die Kreidefelsen, also stellst. White Cliffs. Genau, die White Cliffs siehst du vom Schiff aus. Mhm. Also das ist halt, da merkst du richtig, du kommst jetzt drüber nach Großbritannien, wenn du die Cliffs siehst. Und das war schon beeindruckend. Und da bin ich in Dover. Und dann halt dort runtergefahren von der Fähre. Und ja, auf der Fähre, du hast Restaurants dabei, Duty-Free-Shops, also wirklich alles, was du haben willst. Kaffeehaus. Ist sehr luxuriös. Und da bin ich halt in 2 Stunden, glaube ich, oder 1 Stunde, bist du drüben in Großbritannien, ja. Ein Tunnel ist nicht interessant in dem Zusammenhang, ne? Ja, im Tunnel, da bist du in einem Container drinnen. Ah. Ist, glaube ich, nicht so interessant. Na, sieht man nichts, ne? Ja. Naja, das mein nächstes Jahr müssen wir das wieder machen, aber ich glaube, mit der Fähre ist es besser, weil du siehst einfach und das ist wirklich ein unglaublich toller Anblick, wenn du da fährst. Und da müssen wir einmal durch Großbritannien durchfahren, wo wir nach Irland wollen, aber da muss ich noch schauen, wie wir das dann machen mit der Fähre rüber über die Irische See. Mhm. Weil das haben wir noch nicht gemacht und da müssen wir wahrscheinlich weiter in den Norden rauf, nehme ich an. Ja, aber wahrscheinlich werden wir uns in Großbritannien noch was anschauen. Auf alle Fälle würde man nie wieder Stonehenge anschauen. Ja, stimmt, das ist überbewertet. Das hört man immer und immer wieder. Ja. Nein, das ist eine totale Touristenfalle. Wieso? War der Kaffee recht teuer dort? Nein, der Eintritt war, der Eintritt ist halt sehr teuer und du hast halt die Steine dort, die vor langer, langer Zeit aufgestellt wurden, wo es wirklich beeindruckend ist. Aber es ist total überlaufen. Dann fährst du mit dem Bus hin zu dem Stonehenge und du kannst eigentlich kaum ein Foto machen mit dir alleine, weil überall Leute sind, ja. Und es ist ja alles abgesperrt, da kannst du nicht hingehen. Aber es ist halt interessant zu sehen mit den Steinen, dass genau, also wenn der längste Tag des Jahres ist, also so um den 21. Juni herum, wo da die Sonne aufgeht und wo sie dann untergeht. Das heißt, wenn sie am weitesten im Norden ist. Und diese Schlänze markieren, das siehst du da bei den Steinen. Mhm. Und das war schon interessant, das zu sehen, weil ich war im Juli drüben, das heißt kurz vor der Sonnenwende. und da habe ich das gesehen und das kannst du dann halt auch nachvollziehen, wenn du dann oben dort bist, wie die Sonne untergeht. Da kannst du dann sehen, wie die Steine halt diesen Sonnenstand anzeigen. Eher erstaunlich. Die haben das wahrscheinlich vorher mit Holz irgendwie so als Muster gehabt und dann irgendwie dann noch gebaut. Weiß ich nicht, ja. Erstaunlich, dass man für solche Sachen, ja, heute hast du die Digitaluhr, aber früher war das eben ziemlich guter Indikator dann. Aber es ist halt sehr überlaufen und ja. Also ich würde nicht mehr hinfahren, nein, weil okay. Da gibt es andere Sachen zum Anschauen. So ähnlich wie der Nordpol, ne? Der soll ja auch nicht besonders toll sein. Ja. So ein bisschen Parkplatz eigentlich nur. Ja. Na, aber sonst, wenn du jetzt nach Wales fährst, da gibt es also Nationalpark zum Wandern und ja, du kannst die Strände entlang gehen, die sind, weiß ich, 20, 30 Kilometer lang und da ist absolut nichts los, also, da kannst du so eine Strandwanderung machen und das ist schon was Tolles dort. Sag mal, hast du dieses Jahr oder letztes Jahr ein Gravelbike gekauft? Voriges Jahr haben wir das gekauft, war. Ja. Mit dem bist du auch viel unterwegs? Ja, mit dem bin ich viel unterwegs, derzeit halt nicht mit dem Fuß, geht's nicht, aber das kommt wieder, ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Du hast gesagt, du musst um 3 irgendwo sein? Ja, nein, ich muss dann mit dem Hund gehen, muss ich dann eh langsam aufbrechen, ja. Okay, wie heißt der Hund noch schnell? Wuzi heißt er. Ach so, ja, genau, Wuzi. Dann machen wir es in einem Jahr wieder. Reden wir in einem Jahr wieder. Okay. Und dann schauen wir mal, wie das war mit Rotlock und mit Irland und mit... Danke, Christoph. Okay. Bis demnächst in einem Jahr.